Wissenschaft, der Podcast. Nochmal herzlich willkommen zu dieser Abendrunde über revolutionäre Strategie und Taktik heute. Ich stelle uns einmal kurz vor, ich bin Luis und hier mit mir auf dem Podium sitzt Jakob. Den kennt ihr vielleicht schon aus dem einen oder anderen Podcast. Und ja, die Strategiefrage, die beschäftigt uns beide schon so ein bisschen länger. Und zwar waren wir beide mal zu unterschiedlichen Zeitpunkten organisiert in DKP oder SDRJ. Und die Auseinandersetzung mit der Strategiefrage, mit der Strategie der DKP, die war für uns beide ja, ich sag mal, sehr entscheidend. Das war jetzt unser Zugang zur Strategiefrage, aber verschiedene Leute bringen ja verschiedene Zugänge mit. Vielleicht wart ihr mal in anderen kommunistischen Organisationen organisiert oder vielleicht habt ihr auch den Weg hierher gefunden über verschiedene politische Bewegungen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen auch mit verschiedenen Internationals geredet und auch da ist aufgefallen, dass auch in kommunistischen Parteien in ganz verschiedenen anderen Ländern die Strategiefrage ein super wichtiges Thema ist und dass teilweise die ziemlich ähnlichen Auseinandersetzungen, die wir hier führen, auch in allen möglichen anderen Ländern geführt werden. Deswegen, was wir heute hier machen wollen, ist, wir wollen euch einen Einblick geben darin, was wir als kommunistische Partei denken, wie eine revolutionäre Strategie und Taktik heute auszusehen hat. Dafür erkläre ich einmal kurz, was wir geplant haben. Wir wollen gleich beginnen mit einem kleinen interaktiven Einstieg und danach starten wir unser Gespräch. Und zwar haben wir das in drei Blöcke geteilt. Im ersten Block möchten wir einmal ganz grundlegend klären, was denn heute das strategische Ziel sein muss und was eine revolutionäre Strategie überhaupt ausmacht. Im zweiten Block möchten wir uns widmen der Gefahr des Reformismus und der Frage der Sozialdemokratie. Und am Ende möchten wir nochmal die Frage stellen, ja, wie organisieren wir denn die Arbeiterklasse jetzt in ihrem Kampf? Wenn wir dann fertig sind mit unserem Gespräch, haben wir uns dazu entschieden, keine normale Publikumsdiskussion zu machen, wie das jetzt die letzten Tage der Fall war. Zum einen zeitlich wäre das schwierig und zum anderen werden wir einfach immer mehr und irgendwann stößt dieses Format auch einfach an seine Grenzen. Aber wir wollen die Diskussion mit euch um das Thema natürlich trotzdem weiterführen und deswegen werden wir euch einfach am Ende einen Vorschlag unterbreiten, wie wir denken, wie das Thema sinnvoll weiter diskutiert werden kann. Ja, damit übergebe ich an Jakob. Zum interaktiven Einstieg, damit wir alle ein bisschen warm werden und unsere Gehirne und Gemüter mit der Strategiefrage beschäftigen, präsentieren wir euch jetzt drei Aussagen nacheinander und wir würden euch bitten, zu jeder dieser Aussagen, wenn ihr zustimmt, aufzustehen, wenn ihr sie ablehnt, sitzen zu bleiben. Ja? Das heißt, wir lesen jetzt eine vor, dann bitte einmal bei Zustimmung aufstehen, bei Ablehnung sitzen bleiben. Und dann machen wir die nächste Aussage. Diese Aussagen, wichtig zu sagen, spiegeln nicht erstmal die Positionen hier von uns auf dem Podium wider oder ähnliches. Ihr werdet im Laufe unseres Gesprächs hier mitkriegen, wie wir dazu stehen, in jedem Fall. Das heißt, wir werden implizit oder explizit darauf nochmal Bezug nehmen. Ja? Okay, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit der ersten Aussage und jetzt seid ihr gefragt und bitte versucht auch wirklich alle mitzumachen. Ist eigentlich nicht schwierig, aufstehen oder sitzen bleiben, je nachdem, ob man die Aussage, so wie sie da jetzt von uns gesagt wird, teilt oder nicht. Also die erste Aussage. In der aktuellen Situation ist es für die Arbeiterbewegung schädlich, eine starke Linkspartei im Bundestag zu haben. Wer stimmt dieser Aussage zu? Der steht auf. Wer die ablehnt, bleibt sitzen. Okay. Alles klar. Dann zur nächsten Aussage. Nächste Aussage. Im Kampf gegen den Faschismus eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei anzustreben, ist falsch. Wer zustimmt, steht auf. Wer ablehnt, bleibt sitzen. Okay, dann kommen wir zur dritten Aussage. Man kann die Linkspartei durch Druck von unten zu einer Politik gegen die Interessen des Kapitals drängen. Wer dieser Aussage zustimmt, steht auf. Wer sie ablehnt, bleibt sitzen. Okay, gut. Also, gut, danke, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Das hat auf jeden Fall schon mal geklappt und ich hoffe, es hat schon mal ein paar Denkanstöße jetzt gegeben. Wir freuen uns nachher mit euch auch hier und da darüber zu diskutieren. Warum haben wir diese Fragen gestellt? Diese Fragen beschäftigen uns spätestens seit der Bundestagswahl, denke ich, alle in einer oder anderen Art und Weise. Das hat nicht nur was mit der Bundestagswahl selbst zu tun, sondern mit der Tatsache, dass die letzten Regierungen hier in Deutschland, die Herrschenden in Deutschland, mit großen Schritten auf einen Kriegskurs zugehen und eine Kriegsvorbereitung betreiben. Und sozusagen wir merken, es passiert richtig viel und wir müssen irgendwie gucken, wie wir den Widerstand dagegen organisieren. Das beschäftigt uns, vor allen Dingen natürlich auch deshalb, weil das Kräfteverhältnis zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse sehr schlecht im Moment ist in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern der Welt. Aber in Deutschland ist es schon sehr merkbar für uns. Und auf der Seite der Arbeiterklasse steht eine sehr kleine KP mit kaum gesellschaftlicher Wirkmacht bisher, die kaum Einfluss in den Gewerkschaften bisher hat und noch relativ isoliert sozusagen dasteht von der Arbeiterklasse. Und das ist natürlich, also in dieser Situation sich die Fragen zu stellen, was macht die Regierung, wie treibt sie den Kriegskurs voran, wie können wir damit umgehen, wie können wir darauf reagieren, das hat sich in diesem ganzen Rahmen und mit diesen Fragen, die wir euch gerade gestellt haben, ziemlich eindeutig gezeigt. Wir wollen jetzt mit diesem Gespräch dahin kommen, wie wir von dieser Situation, von dieser sehr desolaten Situation tatsächlich zu Revolution und Sozialismus kommen. Das ist das, was wir aufzeigen wollen, in groben Zügen heute Abend. Und damit wir damit vernünftig einsteigen, müssen wir erstmal nochmal kurz klären vielleicht, was der Sozialismus eigentlich ist. Luis, vielleicht kannst du einfach nochmal kurz die wichtigsten Eckpunkte von unserem Sozialismusverständnis darlegen. Ja, klar. Und zwar ist der Sozialismus für uns, das ist vielleicht einmal wichtig zu betonen zu Beginn, keine irgendwie vage Vorstellung einer sozial gerechteren Gesellschaft. Das heißt nicht einfach, dass alle Menschen gleich sind, das heißt es vielleicht irgendwann schon, aber vor allem ist Sozialismus sehr klar definiert für uns. Wir definieren Sozialismus als die Macht der Arbeiterklasse. Wir definieren Sozialismus als die Vergesellschaftung der Produktionsmittel und die Unterordnung der Produktion unter einen gesellschaftlichen Plan. Dieser Plan ist dann danach ausgerichtet, die Bedürfnisse der Gesellschaft bestmöglich zu befriedigen. Und das ist wichtig, diese Definition, weil gerade dieser erste Teil eine sehr eindeutige Aussage darüber ist, dass der Sozialismus nicht die Macht eines Bündnisses oder dergleichen ist, sondern die Macht der Arbeiterklasse als Klasse organisiert. Ja, dem zugrunde liegt ja die Tatsache, dass einfach die heutige Gesellschaft in zwei Klassen aufgeteilt ist, im Wesentlichen in zwei Klassen aufgeteilt ist, die zwischen denen der Kampf um die Macht eigentlich geführt wird. Die Arbeiterklasse und die Bourgeoisie, wir haben sie schon genannt. Und die Arbeiterklasse ist in der Geschichte die einzige Klasse und in der heutigen Situation die einzige Klasse, die in ihrer Situation als Ausgebeutete ein objektives Interesse an der Überwindung des Kapitalismus am Sturz der Bourgeoisie hat. Sie ist tatsächlich die mächtigste Klasse, die es in der Geschichte der Menschheit je gegeben hat. Und die objektive Grundlage ihrer Herrschaft, die ist heute einwandfrei gegeben. Also die Produktivkräfte der Gesellschaft sind so weit entwickelt, dass es keine Frage mehr ist, die gesellschaftlichen Bedürfnisse im Wesentlichen befriedigen zu können. Und es ist wirklich nur noch ein Festhalten der alten Klasse an ihrer Macht, die Gesellschaft daran hindert, diesen Schritt voranzugehen. Indem wir das so aufmachen, ja, dass es zwei Klassen eigentlich nur noch gibt, zwischen denen der Kampf um die Macht geführt wird, beantworten wir auch die Grundfrage der Revolution. Welche Klasse hat die Macht in ihren Händen? Genauer, welche Klasse hat die Staatsmacht in ihren Händen? Denn der Staat ist die organisierte Herrschaft einer Klasse über andere Klassen und Schichten. Im Moment der Bourgeoisie über die Arbeiterklasse und Kleinbürger und alles, was dazwischen steht. Aber der Staat steht nicht über den Klassen, er ist auch nicht beliebig wechselbar. Also er kann nicht von der Bourgeoisie, der bürgerliche Staat, in die Hand der Arbeiterklasse einfach übergeben werden oder in die andere Richtung oder in die Hände der Kleinbürger oder ähnliches. Das ist einfach nicht möglich. Ja. Und daraus folgt ja, dass damit die Arbeiterklasse ihre Macht aufbauen kann, damit wir zum Sozialismus kommen, es notwendig ist, vorher die Macht der Bourgeoisie zu zerbrechen. Das ist der Kern der Revolution. Und es kann kein Dazwischen mehr geben, also zwischen der Macht der Bourgeoisie auf der einen Seite, wie wir es heute haben, und der Macht der Arbeiterklasse auf der anderen Seite, da gibt es nichts mehr, auch wenn einige andere kommunistische Parteien heute das vielleicht zu sehen mögen. Wir werden da auch später nochmal genauer drauf eingehen. Ich denke, für jetzt reicht es festzuhalten, zu sagen, die Arbeiterklasse, die kann den Kapitalismus nur dann abschaffen, wenn sie die Macht im Staat ergreift und wenn sie die Kapitalisten sofort enteignet? Damit das möglich ist, also es ist nicht in jedem Moment möglich, sondern es braucht dafür eine revolutionäre Situation. Das ist notwendig. Eine revolutionäre Situation, was ist das? Das ist eine Krisensituation, in der die Herrschaft der Bourgeoisie wackelt, ne? Und solche Situationen hat es in der Geschichte immer wieder gegeben, oft am Ende eines Krieges oder im Kontext eines Krieges, der geführt wurde. Sie ist aber nicht etwas, was sozusagen nur dann entsteht, sondern es ist eine Entwicklung, die notwendig immer wieder kommen muss. Und zwar genau deshalb, weil die Bourgeoisie ja die Herrschaft, die Grundlagen ihrer Herrschaft ständig untergräbt. Ja? Sie muss immer wieder die Ausbeutung verschärfen, sie muss immer wieder den Protest, den Widerstand der Arbeiterklasse erzeugen. Es führt nichts dran vorbei. Und auch die ökonomischen Krisen sind Ausdruck von dieser Auseinandersetzung. Eine revolutionäre Krise, eine revolutionäre Situation ist grob gesagt dann, oder ist dann vorhanden, wenn die Herrschenden nicht mehr herrschen können wie bisher und die Beherrschten nicht mehr leben wollen wie bisher. Ja? Ja, das ist unbedingte Voraussetzung. Und nur, ja, nur in einer solchen Situation ist es überhaupt möglich für die Arbeiterklasse, die Revolution durchzuführen und die Macht im Staat zu übernehmen. Das heißt, wann wir Revolution machen, das ist nicht willkürlich und das ist auch nicht davon abhängig, wann wir es gerne hätten, sondern es braucht eine solche revolutionäre Situation. Aber das als Voraussetzung alleine ist auch noch nicht genug. Sondern damit die Revolution nicht nur möglich, sondern auch erfolgreich ist, ist es zusätzlich notwendig, dass in einer solchen revolutionären Situation dann die Mehrheit der Arbeiterklasse übergeht auf die Seite der Kommunisten. Und jetzt ist natürlich ganz klar, dass es die Aufgabe der Kommunisten sein muss, auch jetzt schon, auch wenn wir nicht wissen, wann das nächste Mal so eine revolutionäre Situation auf dem Plan stehen wird, dass wir uns auch jetzt schon damit auseinandersetzen, einerseits uns selbst und andererseits die Arbeiterklasse möglichst gut vorzubereiten auf eine solche Situation, damit wir gewappnet sind, wenn es wieder soweit ist. Das ist keine einfache Aufgabe, es ist jetzt so leicht dahergesagt und wir wollen uns in Block 3 nochmal damit beschäftigen, wie genau wir uns das vorstellen. Das belassen wir jetzt natürlich nicht einfach bei diesem kurzen Satz. Da wird es dann richtig spannend. Die schrittweise Enteignung der Bourgeoisie, wie sie ja manche propagieren oder sich vorstellen, insbesondere jetzt zum Beispiel die schrittweise Enteignung der Monopolbourgeoisie oder ähnliches, durch Druck von unten, ist überhaupt nicht denkbar. Ja? Das ist im Kern eine reformistische Vorstellung, das ist ganz klar. Es ist eine Vorstellung, die auf eine Art Zwischenetappe zielt, wo man einen Teil der Bourgeoisie, die Monopolbourgeoisie, enteignet hat und dadurch eine bessere Voraussetzung geschafft hat oder ähnliches. Sie ist deshalb reformistisch, weil sie den Kampf um diesen Zustand, also jetzt die Enteignung der Monopolbourgeoisie zum Beispiel, dem Kampf für den Sozialismus überordnet. Ja? Und man geht davon aus, dass wesentliche Verbesserungen für die Arbeiterklasse schon im Kapitalismus durchgesetzt werden können. Ja, also eben sowas wie die Enteignung der Monopolbourgeoisie oder ähnliches. Aber ist das überhaupt möglich? Also sind dauerhafte Verbesserungen irgendwie denkbar? Also sind sozusagen Kämpfe, die wir führen, erreichen ein Ziel und bleibt das dann so? Naja, ich denke, uns muss klar sein und das wird uns ja auch immer wieder klar und sehr deutlich vor Augen geführt, dass jede Verbesserung, die wir jetzt erkämpfen, die wir hier und jetzt erreichen, dass die morgen auch schon wieder zurückgenommen werden kann. Das passiert ja auch andauernd. Und wenn wir jetzt für diese Reformen, für diese kleinen Verbesserungen in der Ausgangslage, wenn wir für die so kämpfen, als wäre es ja ein eigenständiger Schritt, sage ich mal, in der Strategie, dann bedeutet das zwangsläufig, dass wir uns auf immer da im Kampf um diese kleinen Reformen verlieren und schließlich aus den Augen verlieren, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich zum Kampf für den Sozialismus. Daraus folgt jetzt für uns natürlich nicht, dass wir keine Reformkämpfe mehr führen, das wäre falsch, aber es bedeutet für uns sehr wohl, dass wir jeden dieser Reformkämpfe, jeden Kampf um Verbesserungen gegen den Faschismus, gegen die Monopole und gegen alle sonstigen Maßnahmen der Bourgeoisie, gegen die Arbeiterklasse, dass wir jeden dieser Kämpfe vom Standpunkt des Kampfes für den Sozialismus aus führen müssen. Wir halten das erstmal fest, ne? Vom Standpunkt des Kampfes für den Sozialismus. Wir wollen darauf später eingehen, was genau das bedeutet. Jetzt ist die Lage, ich habe sie am Anfang schon ein bisschen geschildert, ne, ist sie ja so, Es geht massiv in die falsche Richtung. Die Kriegsvorbereitung nimmt zu. Es ist so, dass die Angriffe auf die Arbeiterklasse immer stärker werden, die Angriffe auch auf die kommunistische Bewegung und auf die Kommunisten in Deutschland. Und all das macht uns Sorgen. Jetzt ist es nicht so, dass der Faschismus vor der Tür steht direkt, aber wir auch in unseren Stellungnahmen oft gesagt haben, Faschisierung findet statt. Ja? Also es findet ein massiver Rechtsruck statt, eine massive Verschärfung der Repression und anderes. Ja, die kommunistische Bewegung ist dem am Boden, habe ich auch schon gesagt. Und jetzt kommt eben dieser Punkt auf, den ich in den Fragen auch schon am Anfang deutlich gemacht habe. Ne? Rechtfertigt die Situation, Luis, vielleicht kannst du einfach eine Antwort geben, rechtfertigt die Situation nicht mit der Führung der Linkspartei oder anderen Parteien gegen den Rechtsruck, gegen den Faschismus kämpfen zu wollen? Warum, ja, wie steht es damit aus? Ja, also intuitiv würde ich sagen, ist total nachvollziehbar, dass Leute sagen, ja, das rechtfertigt das. Aber dennoch ist es falsch, sagen wir. Denn was dabei nicht erkannt wird, ist, dass letztlich alle bürgerlichen Kräfte, seien es die Faschisten, seien es Liberale, seien es Sozialdemokraten, dass die sich alle im Endeffekt gegen die Arbeiterklasse richten und dass sie insofern auch eine Einheit bilden, dass sie nicht unsere Verbündeten sein können. Was wir aufzeigen wollen in diesem Blog ist, dass wir meinen, dass die Krise der kommunistischen Bewegung, die wir jeden Tag erleben, die uns allen, glaube ich, sehr, sehr doll bewusst ist, dass die essentiell damit zusammenhängt, mit diesen falschen, im Kern reformistischen, strategischen Orientierungen. Und dass es diese Orientierungen sind, die es sehr plausibel erscheinen lassen, mit der Sozialdemokratie zusammenkämpfen zu wollen und dass die aber falsch sind und dass sie so falsch sind, dass wir die Krise der kommunistischen Bewegung, wenn wir die überwinden wollen, dass es unbedingt notwendig ist, vorher diese falschen strategischen Orientierungen zu überwinden, weil wir es sonst nicht schaffen werden. Ja, ihr seht, wir sind schon direkt in den Block die Gefahr des Reformismus eingestiegen. Und um das nochmal ein bisschen genauer zu machen, wollen wir an der Stelle nochmal den Reformismus ein bisschen definieren, ja, damit ihr ein bisschen griffig habt, was wir damit eigentlich meinen. Der Reformismus ist die Vorstellung durch den Weg von Reform, sagt der Name schon, die Eroberung von Positionen innerhalb der bestehenden staatlichen Institutionen, der bürgerlichen Gesellschaft oder durch gestärkte Verhandlungsmacht der Arbeiterklasse im ökonomischen Bereich, es möglich sei, schrittweise den Charakter des Staates hin zu einem Staat der Arbeiterklasse zu verändern und die Wirtschaft zu demokratisieren, ja, oder wie auch immer man das nennt. Der Reformismus widerspricht den grundlegenden Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Gesellschaft, nämlich genau derjenigen Gesetzmäßigkeit, die sagt, die Macht im Staat kann nur durch eine Klasse ausgeübt werden und nicht durch verschiedene. Weil eine schrittweise Reformierung dieses Staates in Richtung der Arbeiterklasse würde ja bedeuten, dass die Arbeiterklasse einen Teil dieser Macht einnimmt, Schritt für Schritt mehr davon einnimmt. Und das ist nicht möglich. Es kann nur eine Klasse herrschen. Jetzt ist die Frage, wo begegnet uns der Reformismus? Wo taucht er auf? Luis, das ist ja schon eine Frage, die man heute vielleicht anders beantworten würde als vor 100 Jahren. Was ist da der Unterschied? Ja. Erstmal ganz grundsätzlich, also vor allem begegnet er uns in Form der Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie, die sich entwickelt hat als eine Strömung aus der Arbeiterbewegung und die weiterhin vorgibt, sie würde die Interessen der Arbeiterbewegung vertreten und verteidigen, die aber in Wirklichkeit, muss man ja sagen, mehr eine Interessensvertretung der Bourgeoisie innerhalb der Arbeiterklasse ist. Und dass sie damit eben faktisch keine proletarische Kraft ist, sondern eben eine bürgerliche Kraft. Und jetzt ist es natürlich so, dass sie trotzdem bis zu einem gewissen Punkt weiter Forderungen erheben muss, die im Interesse der Arbeiterbewegung sind. Das ist logisch, weil sonst würde sie ihre Glaubwürdigkeit verlieren als eben Kraft, die angeblich für die Interessen der Arbeiterbewegung steht. Aber was sie nicht tut und was sie auch gar nicht tun kann, und das ist der Punkt, sie kann nicht den Kapitalismus grundsätzlich in Frage stellen. Das tut sie nicht und das will sie auch nicht, sondern sie verteidigt ihn und sie versucht, ihn weiter zu stabilisieren. Und Arbeiter, die beginnen daran zu zweifeln, wieder zu integrieren in dieses System. Und daraus wird klar, dass sie die Interessen der Arbeiterklasse nicht vertritt, dass sie sie notwendigerweise spätestens an diesem Punkt hintergehen muss. Und das tut sie auch. Das tut sie in der Regierung und das tut sie auch überall sonst, zum Beispiel in den Gewerkschaften. Ja, historisch, ich glaube, das beste Beispiel, was uns wahrscheinlich allen bekannt ist, ist die SPD als die sozialdemokratische Partei, Und jetzt würden wir aber sagen, dass heutzutage insbesondere auch die Linkspartei dazu gezählt werden muss. Auch die ist eine sozialdemokratische Kraft. Der Reformismus ist also nicht einfach ein Fehler in der Strategie, ja? Und die Sozialdemokratie nicht einfach eine fehlgeleitete Strömung, sage ich mal, ja? Das ist irgendwie wichtig festzuhalten. Es ist nicht einfach etwas, was so, oh, da kann man mit viel Überzeugungsarbeit das doch verändern. Ja, wo, an welchem Punkt in der Geschichte, vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, hat es eine besondere Rolle gespielt, die Illusion in die Sozialdemokratie? Also in welchem Kontext hat das ein Problem geschaffen, was heute sozusagen immer noch so wirkmächtig ist? Bedeutend war damals das Aufkommen des Faschismus. Und dann stellte sich ja die Frage, wie bewertet man jetzt den Faschismus? Faschismus, was ist das eigentlich? Und die Kommentare, die Kommunistische Internationale, hat den Faschismus zuerst noch definiert als eine andere Herrschaftsform der Bourgeoisie, aber eben immer noch Herrschaft der Bourgeoisie. Und auf dem 7. Weltkongress dann schließlich hat sich aber eine Wende in dem Verständnis ereignet. Und der Faschismus wurde nicht mehr gesehen als die Herrschaft der gesamten Bourgeoisie, sondern nur noch als die Herrschaft eines Teils dieser Bourgeoisie. Und das hatte natürlich Auswirkungen. Das hatte Auswirkungen auf das Staatsverständnis, weil man dann auch gesagt hat, okay, dann ist auch der Staat nicht mehr Staat der gesamten Bourgeoisie, sondern nur noch der Staat, der nur noch die Interessen eines Teils, eben dieses Teils der Bourgeoisie vertritt. Und das hatte Konsequenzen, die weitergingen als Staatsverständnis, sondern es hatte auch Auswirkungen auf die Strategiefrage und Auswirkungen auf das Verhältnis zu bürgerlichen Parteien. Welche denn? Ja, also man ging davon aus, dass die SPD, oder man geht heute noch in tatsächlich einige Organisationen gehen davon aus, dass die SPD damals eine, in Anführungszeichen, ehrliche Gegnerin des Faschismus war. Schließlich wurde sie auch verboten, ihre Mitglieder landeten im KZ. Man ging davon aus, dass ein gemeinsamer Kampf gegen den Faschismus tatsächlich möglich sei. Man ging aber nicht nur davon aus, dass es mit der Sozialdemokratie möglich sei, sondern man ging noch weiter. Man sah auch noch andere bürgerliche Kräfte in der Lage, gegen den Faschismus zu kämpfen und suchte ein Bündnis mit ihnen. Volksfront ist der entscheidende Begriff dabei, den man in Bezug auf die Strategie und Taktik der Kommunisten damals benutzt hat. Man hat gesagt, die Volksfront zwischen Arbeiterklasse und oder mit anderen Klassen und Schichten inklusive Teile der bürgerlichen Kräfte eben. Vielleicht können wir kommen aber jetzt, wir werden nicht so ausführlich über diese anderen bürgerlichen Kräfte neben der Sozialdemokratie sprechen, die in der Volksfront eine Relevanz hatten. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Beispiele zur Sozialdemokratie geben, weil das schon der wichtigste Bestandteil natürlich ist. Ein paar Beispiele aus der Geschichte. Wie hat das funktioniert mit dieser Bündnisvorstellung? Als damals der Faschismus in Deutschland so kurz vor der Tür stand, hat die KPD an die SPD-Führung 4 Angebote gemacht insgesamt und hat vorgeschlagen, sich doch zusammenzutun, quasi gemeinsam zu kämpfen gegen den Faschismus. Und alle diese Angebote hat die SPD-Führung allerdings abgelehnt oder unbeantwortet gelassen. Und also wohlgemerkt auch noch, selbst nachdem die Machtübertragung an Hitler stattgefunden hat, auch danach war die SPD nicht bereit, sich zusammenzutun und quasi den gemeinsamen Kampf aufzunehmen. Und wohlgemerkt auch, obwohl es an der Basis der SPD schon anders aussah dabei. Also die normalen Mitglieder in der SPD, da war die Zustimmungsrate zu einem solchen Bündnis doch relativ hoch. Aber es hat nichts geholfen. Die SPD hat trotzdem ziemlich lange die Politik des kleineren Übels vertreten. Hat also ja, den Arbeitern gesagt, wartet mal ab, haltet mal still. Jetzt tolerieren wir diese bürgerliche Regierung und die nächste auch noch und die danach, weil wenigstens sind ja nicht die Faschisten an der Macht. Das wäre ja noch viel schlimmer. Und ja, ich meine, wir wissen, es sind dann trotzdem die Faschisten an die Macht gekommen. Mist. Was hat das bewirkt so lange? Die SPD hat durch diese Politik, die sie vertreten hat, dafür gesorgt, dass die Arbeiterklasse, dass die wirkmächtigsten, die streikmächtigsten Teile der Arbeiterklasse ihre Macht nicht eingesetzt haben gegen den Faschismus, hat verhindert oder hat nicht dazu aufgerufen, dass ein Generalstreik durchgeführt wird, zum Beispiel gegen Hitler, sondern hat im Gegenteil noch beteuert, dass Hitler ja demokratisch an die Macht gekommen sei und dass es das jetzt zu respektieren gilt, dass man ja nochmal weiter abwarten könnte, dass er sich schon abarbeiten würde. Ja, und auch... Was war mit den Gewerkschaftsführern? Ja, auch die Gewerkschaftsführer haben dann nach der Machtübertragung an Hitler kollaboriert mit dem faschistischen Staat, haben dazu aufgerufen, den Tag der nationalen Arbeit, in Anführungsstrichen, dass der gemeinsam begangen wird. Und ja, also ich habe jetzt angefangen zu der Zeit, aber auch schon davor, also vor dem Aufkommen des Faschismus, hat die SPD sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert in ihrem Verhalten gegenüber der Arbeiterregierung. Hatte sie, als sie in der Regierungsverantwortung war, den Blutmahl mit zu verantworten 1929, als sie dafür verantwortlich war, dass 33 Arbeiter gestorben sind. Dass die SPD dann später, und so war es ja schon, auch von der Verfolgung durch die Nazis betroffen war, auch die Mitglieder der SPD im KZ gelandet sind und so weiter. Der Umstand, der rechtfertigt trotzdem nicht, zu sagen, dass die Parteiführung der SPD irgendwie ehrliche Widerstandskämpfer gewesen wären gegen Hitler. Denn das waren sie einfach nicht. Also man muss sich mal wirklich vor Augen führen, ne? Selbst im Angesicht eines so konkreten Bedrohungsszenarios wie durch den Faschismus, war die Führung der SPD nicht bereit, mit den Kommunisten in irgendeiner Art und Weise zusammenzukämpfen. Sie war ja nicht mal bereit dazu, die bürgerliche Republik, die Weimarer Republik zu verteidigen. Nicht mal das, nicht mal dazu war sie bereit. Und man muss wirklich sagen, sie kämpfte eigentlich zu keinem Zeitpunkt gegen den Faschismus. Die SPD, ich weiß nicht, wie vielen das von euch bekannt ist, eigentlich zerfiel sie nach der Machtübertragung an Hitler. Es gab dann den Inlandsvorstand, es gab den Exilvorstand, aber eigentlich war es so, dass die im Inland sich der neuen Regierung, dem faschistischen Regime angebiedert haben, teilweise auch Bestandteil davon geworden sind und die Exilregierung auf Abwarten gesetzt hat und vor allen Dingen ihre Energie darauf verschwendet hat, zu verhindern, dass es zwischen sozialdemokratischen Arbeitern und den Kommunisten irgendwelche Verbrüderungen oder irgendwelche größeren Zusammenhänge gab. Ja, man hat abgewartet und man hat immer darauf gewartet, deren Zeitpunkt, wenn der Faschismus doch verlieren sollte, dann sofort die Arbeiterbewegung wieder unter die eigene Kontrolle zu bringen. Das war auf jeden Fall eine extrem wichtige Aufgabe, die SPD-Führung dort übernommen hat. Ja, im Anbetracht der Tatsache, dass der Faschismus in Deutschland mit brachialer Gewalt zur Zerschlagung der Arbeiterbewegung gegangen ist, insbesondere die KPD zerschlagen wurde, die Gewerkschaften zerschlagen wurden, hat die Kommentaren damals eine Schlussfolgerung gezogen, in Anbetracht dieser Entwicklung. Und sie hat die Aussage getroffen oder die Einschätzung getroffen, wenn die Arbeiterklasse noch zu schwach ist, ja, in dem Moment, wo sie noch zu schwach ist, um nicht nur den Faschismus zu stürzen, sondern auch die Herrschaft der Bourgeoisie insgesamt zu stürzen, dann ist es legitim, doch auf ein Bündnis zu orientieren mit antifaschistischen Teilen des Kleinbürgertums und der Bourgeoisie, um zumindest den Faschismus über den Haufen zu werfen. Ja? Und um zumindest das Kräfteverhältnis zu verbessern. Das war die Vorstellung, die sich dann durchgesetzt hat mit dem 7. Weltkongress in der Kommentaren. Und ja, was ziehen wir daraus? Also das ist, wie gehen wir damit um? Ja, ich würde erstmal noch sagen, diese Vorstellung quasi, dass der Faschismus an der Macht, dass der so eine große Gefahr darstellt, dass ihm alles andere untergeordnet werden müsste, die ja, hatte die Folge eben, wie du sagst, dass man sagt, okay, dann setzen wir nicht mehr den Sozialismus als Ziel, dann setzen wir erstmal als Ziel, dass wir die bürgerliche Demokratie wiederherstellen müssen, die ja quasi angeblich antifaschistisch, also in einem krassen Gegensatz zum Faschismus stehen würde. Und das Argument, was du auch schon genannt hast, die Arbeiterklasse, also warum macht man das? Weil die Arbeiterklasse noch zu schwach wäre, weil es einfach nicht möglich wäre, in solchen Umständen für den Kampf für den Sozialismus aufzurufen. Das hat man gesehen, zum Beispiel die KPD 1945 in ihrem neuen Programm hatte plötzlich nicht mehr das unmittelbare Ziel, die sozialistische Revolution zu erkämpfen. Ja, und da ist ja die Frage, was ist dran an der Argumentation? Und zunächst einmal, glaube ich, muss man sagen dazu, dass ja, außerhalb einer revolutionären Situation, das hast du ja am Anfang erklärt, da ist die Arbeiterklasse und war sie damals natürlich auch natürlich zu schwach, um den Sozialismus zu erkämpfen. Aber das ist sie immer. Das ist der ganze Punkt, warum wir sagen, es braucht eine revolutionäre Situation und dass nur in dieser revolutionären Situation das Kräfteverhältnis quasi ermöglicht, den Sozialismus zu erkämpfen. Was es nicht rechtfertigt, also diese Schwäche der Arbeiterklasse außerhalb der revolutionären Situation, das rechtfertigt nicht, das strategische Ziel danach zu ändern. Das Ja, das wäre absurd. Ja, ein weiteres Argument, was in Bezug auf damals, in Bezug auf den Faschismus, den Kampf gegen den Faschismus oft vorgebracht wurde und was auch heute, wenn wir die Diskussion um den Krieg in der Ukraine zum Beispiel uns angucken, vorgebracht wird, ist, dass gesagt wird, die Kampfbedingungen für die Kommunisten wären so schwierig gewesen, dass eine Revolution nicht möglich ist. Vielleicht nochmal, Luis, also wie argumentieren wir dagegen? Was ist da dran? Ich denke, erstmal kann man ja festhalten, der Faschismus, der ist die schwärzeste Reaktion und der ist ein direkter Angriff auf die Kommunisten, auf die organisierte Arbeiterbewegung. Das ist richtig, das ist total richtig. Und deswegen ist es auch richtig, dass der Kampf gegen den Faschismus von uns Kommunisten nicht unterschätzt werden darf. Und er muss unbedingt integraler Bestandteil unserer kommunistischen Praxis sein. Trotzdem ist es einfach falsch zu glauben, dass es Bedingungen gibt, unter denen der Kampf für die Revolution unmöglich ist. Selbst unter solchen widrigen Bedingungen, wie sie die besetzten Länder im Zweiten Weltkrieg erfahren haben, Länder wie Griechenland, aber auch Teile von Italien und Jugoslawien und so weiter, dort gab es große Partisanenbewegungen, die zwar auch schon von dem Volksfrontgedanken getragen waren, aber die trotzdem Beispiele dafür sind, dass die Kommunisten, die in all diesen Partisanenbewegungen eine entscheidende Rolle gespielt haben, dass die Kommunisten in der Lage waren, unter den widrigsten Bedingungen, wo dir ständig das Erschießen durch ein Besatzungskommando oder ähnliches gedroht hat, unter diesen Bedingungen Strukturen aufzubauen, aufrechtzuerhalten und zu vergrößern. Also es gibt Zahlen davon, wie viele Menschen an den beteiligt waren an den Partisanenbewegungen. Insgesamt nicht nur die Kämpfenden, sondern auch die Unterstützenden und so. Das geht in die Millionen teilweise in manchen dieser Ländern. Also das ist wirklich eine falsche Vorstellung, dass Bedingungen so widrig sein können, dass es nicht möglich ist, sich als Kommunisten zu organisieren und voranzuschreiten. Ja, zumal sich eine also wirklich vorbereitete kommunistische Partei ja auch dadurch auszeichnet, dass sie es eben schafft, auch unter den widrigsten Bedingungen einmal weiter zu bestehen und zum anderen auch den Kampf weiterzuführen. Das kommt natürlich nicht von irgendwoher, also das muss vorbereitet werden und das ist die Aufgabe der Kommunisten. Und ist natürlich auch nicht leicht, ne? Ist auch klar, das ist ja keine Frage. Das muss vorbereitet werden und genau, das ist unsere Aufgabe. Und dann würden wir aber sagen, dass also unabhängig von den Bedingungen, unabhängig unter welchen oder was für schlimmen Bedingungen wir jetzt kämpfen, der Kampf trotzdem geführt werden muss mit einer revolutionären Perspektive, weil alles andere ist einfach keine Perspektive. Und der Faschismus ist ja letztlich auch nur die Herrschaft der Bourgeoisie. Es ist genauso wie die bürgerliche Demokratie die Herrschaft der Bourgeoisie. Und das heißt, dass die Bedingungen seines Sturzes im Grunde erstmal die gleichen sind. Und die Einsicht, also dass die Leute verstehen, dass der Faschismus gestürzt werden muss, dass er ihnen nichts zu bieten hat, die ist eventuell sogar leichter zu greifen als in der bürgerlichen Demokratie, wenn die Herrschaft der Bourgeoisie verschleiert ist durch Wahlen, durch Einbindung, durch Mitbestimmung. Ist ja nicht ohne Grund, dass man auch immer wieder sagt, dass die bürgerliche Demokratie die stabilste Form der bürgerlichen Herrschaft eigentlich darstellt in den meisten Fällen. Also wir denken, dass es beim Kampf gegen den Faschismus und auch gegen den Krieg keine solche Änderung des strategischen Ziels geben darf, also von Revolution und Sozialismus nur auf die Verhinderung oder das Ende des Faschismus. Und aus einer revolutionären Strategie, die unter allen Kampfbedingungen auf den Sturz der Bourgeoisie orientiert ist, wurde aber so, indem man das gemacht hat, diese strategische Änderung, eine im Kern reformistische Strategie. Wer anstelle des Kampfes für den Sozialismus den Kampf für die bürgerliche Demokratie gegen den Faschismus und so weiter setzt, der begibt sich am Ende auf einen reformistischen Pfad. Wie jede Verbesserung in der bürgerlichen Gesellschaft kann und wird natürlich auch eine erkämpfte bürgerliche Demokratie zurückgedreht werden, wenn es die Interessen des Kapitals notwendig machen. Ja? Wer also einmal für die bürgerliche Demokratie kämpft, der ist verdammt, sie immer zu verteidigen. Und damit nie mehr für den Sozialismus zu kämpfen. Das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Er wird immer sagen, man muss jetzt die bürgerliche Demokratie verteidigen, weil sonst sind die Kampfbedingungen noch schlechter und so weiter und so fort. Selbst wenn man es programmatisch festhält, dass man den Kampf für den Sozialismus noch irgendwann führen will, man verdammt sich selbst eigentlich dazu, ihn nie führen zu können. Ja. Heißt jetzt aber nicht, also wenn wir sagen, wir führen den Kampf nicht für die bürgerliche Demokratie, dann meinen wir damit nicht, dass wir es nicht richtig finden, gewisse Rechte zu verteidigen, die uns gerade noch zur Verfügung stehen. Das Recht, unsere Meinung frei zu äußern, uns zu versammeln und so weiter. das sind schon Rechte, die es wert sind, verteidigt zu werden, aber das ist einfach nicht das Gleiche, wie die bürgerliche Demokratie an sich zu verteidigen und das als Ziel hervorzuheben. Ja, unbedingt wichtig, das nochmal zu betonen. Jetzt ist es so, dass auf dem 7. Weltkongress, den wir jetzt schon 2-3 Mal angesprochen haben, auch schon davon gesprochen wurde, also man hat nicht nur diese Einteilung gemacht, die Herrschaft der Bourgeoisie ist im Faschismus nur die Herrschaft eines Teils der Bourgeoisie, sondern man hat auch schon die Diskussion darum geführt, ob diese Vorstellung von einer bürgerlichen Demokratie, einer antifaschistischen bürgerlichen Demokratie, ob das nicht auch eine Vorstellung ist, die als Zwischenetappe für alle anderen kapitalistischen Länder auch gelten könne. Ja? Also schon da hat es angefangen, nicht mehr nur den Bezug auf den Faschismus zu haben, sondern eigentlich schon darüber hinaus zu gehen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Linie nicht korrigiert, sondern sie wurde ausgeweitet. Es war nicht mehr nur die Vorstellung, das ist eine Etappe der antifaschistischen Demokratie oder ein Bündnis mit der Sozialdemokratie nötig sei, sondern man hat langsam die Vorstellung entwickelt, dass es tatsächlich auch möglich ist, auf friedlichem Weg, also ohne Revolution, zum Sozialismus zu kommen. Diese Linie und diese Bestandteile einer neuen Linie haben dazu geführt, dass viele KPen nach dem Zweiten Weltkrieg teilweise mit heroischer Geschichte, mit sehr wichtigen Erfolgen in der Partisanenbewegung und Ähnlichem, nach dem Zweiten Weltkrieg konsequent Schritt für Schritt zu sozialdemokratischen Parteien wurden. Und teilweise heute, also nehmen wir, um euch mal ein paar Beispiele zu nennen, die Kommunistische Partei Frankreichs, KPF, oder die Kommunistische Partei Spaniens, die PCE, das sind im Kern sozialdemokratische Parteien heute und heißen noch kommunistische Parteien, aber sind von ihrer ganzen Strategie und Taktik sozialdemokratische, reformistische Parteien. Im Extremfall hat es auch zur Auflösung geführt, wie im italienischen Fall der KP Italiens, die sich dann irgendwann aufgelöst hat und jetzt in Teilen die demokratische Partei ist. Genau. Ja, und trotzdem diese Strategie, diese Vorstellung, die du angesprochen hast, die Argumentationslinie, dass also ein Teil der Bourgeoisie der Feind ist und ein anderer Teil aber der Verbündete sein könnte, der Arbeiterbewegung, trotzdem finden wir die ja heute noch bei verschiedenen kommunistischen Gruppen und auch bei solchen, die sich als Revolutionäre verstehen. Und ja, also manche von den Parteien sind ja dann auch der Ansicht, die DKP zum Beispiel, dass die Bedingungen für den Kampf für den Sozialismus, dass die heute noch nicht möglich sind, sondern dass es erstmal das Ziel sein müsste, die Kampfbedingungen zu verbessern oder gar herzustellen und dass erst nach diesem Zwischenschritt quasi der Kampf möglich ist für den Sozialismus. Und sie meinen weiterhin, und auch da sieht man die Parallelen noch zum 7. Weltkongress und die Auswirkungen, die das einfach bis heute spielt in der Strategiefrage. Sie meinen, dass die Macht der Monopole, dass die so stark ist, dass auch heute der Staat nicht mehr Staat der gesamten Kapitalistenklasse ist, sondern nur noch der Staat eines Teils, nämlich Staat der Monopole. Dass sich daraus ergibt, dass sich andere Teile der Bourgeoisie, nämlich das nicht monopolistische Kapital, dass die sich quasi auch stellen würden gegen die Macht der Monopole. Und dass es deswegen möglich ist, für die Arbeiterbewegung diese nicht monopolistischen Teile der Bourgeoisie als Bündnispartner zu gewinnen. Und dass dann im gemeinsamen Kampf, also in der gemeinsamen Front der Arbeiter mit Teilen der Bourgeoisie gegen andere Teile der Bourgeoisie, eine bessere Ausgangslage gekämpft werden könnte für den Sozialismus. Im Extremfall, je nachdem, wo man nachliest oder wie man gewisse Parteiprogramme auslegt, ergibt sich daraus auch, dass ein Regierungsbündnis möglich oder anzustreben wäre, von dem man sich dann mal hofft, dass es quasi schon im Kapitalismus, schon auf dem Boden des Kapitalismus möglich wäre, die Macht der Monopole zu zerbrechen und durch antimonopolistische Umgestaltungen die Gesellschaft schon Schritt für Schritt irgendwie weiter zum Sozialismus zu treiben. Das Problem jetzt dabei ist, also wenn wir ernst nehmen, dass die Macht in der Gesellschaft nur entweder in der einen oder in der anderen Hand liegen kann, nur in der Hand der Arbeiterklasse oder in der Hand der Bourgeoisie, dann heißt das, dass der Faschismus Macht der Bourgeoisie ist, die bürgerliche Demokratie Macht der Bourgeoisie ist, aber dass eben auch eine antimonopolistische Demokratie, wie die DKP das quasi nennen würde, dass auch die Macht der Bourgeoisie darstellt. Denn solange ich die Grundbedingungen des Kapitalismus nicht antaste, solange das Privateigentum an den Produktionsmitteln und die Marktwirtschaft, solange die nicht angetastet sind, ist es egal, wer gerade in der Regierung sitzt. Und es ist nicht möglich, den Charakter des Staates quasi über die Regierung zu ändern. Und deswegen ist es so gefährlich, deswegen, ja, es ist so einfach nicht gut für die Arbeiterklasse, für die Revolution oder für irgendwas, wenn Kommunisten die Vorstellung verbreiten, dass es möglich sei, über eine Regierung im Kapitalismus irgendeinen Fortschritt für die Arbeiterklasse zu erringen. Und es ist auch nicht so wichtig dabei, ob es sich jetzt um eine Regierung handelt, an der die Kommunisten beteiligt sind, ob es eine Regierung ist, die die Kommunisten anführen, oder eine bürgerliche Regierung, die aber trotzdem irgendwie angeblich progressiv ist und die die Kommunisten deswegen tolerieren. Denn letztlich muss jede solche Regierung im Kapitalismus die Interessen der Bourgeoisie vertreten und kann das gar nicht anders. Selbst wenn die Leute den besten Willen haben, ist es nicht möglich, die Grundlagen des Staates zu ändern über die Regierung. Ohne Revolution lässt sich die Gesellschaft nicht umgestalten per Regierungsdekret, und da kann niemand was dran machen. Deswegen braucht es die Revolution. Jetzt hat, du hattest es ja am Anfang angesprochen, jetzt habe ich vor kurzem einen Podcast gehabt, ein Streitgespräch mit einem DKPler, und habe dort ja auch formuliert gehabt, hätte einiges besser machen können, aber ich habe auf jeden Fall formuliert gehabt, dass diese Regierungsfrage im Programm der DKP drinsteht, ja. Und er hat gesagt, das sehen wir aber gar nicht so eng, und vielleicht nehmen wir es auch in Zukunft aus unserem Programm wieder raus. Im Kern ist das ein bisschen egal, ja, ob die das machen oder nicht, weil wer auf ein Bündnis mit bürgerlichen Kräften wie der Sozialdemokratie, wer das vorschlägt, wer darauf orientiert, der muss auch sagen können, welche Form dieses Bündnis überhaupt annehmen kann, um dann Macht auszuüben. Und am Ende des Tages landet man dann eigentlich notwendig bei einem Regierungsbündnis. Also selbst wenn man es nicht explizit reinschreibt, landest du dabei. Natürlich ist es so, dass dann immer argumentiert wird, da ist eine breite außerparlamentarische Bewegung, die Grundlage schafft, um auch eine Regierung, oder die dann sagt, das ist die Grundlage dieses Bündnisses und so weiter. Aber am Ende des Tages geht es, solange du den bürgerlichen Staat nicht stürzen willst, nicht kaputt machen willst und einen neuen Staat an seine Stelle stellen willst, solange läuft es darauf hinaus, an die Regierung kommen zu wollen, weil dort die Macht im bürgerlichen Staat konzentriert ist. Deshalb, also das ist einfach, selbst wenn man es nicht explizit macht, läuft es darauf hinaus, wenn man diese Vorstellung hat, mit so Bündniskonstellationen und Zwischenetappen auf dem Weg zum Sozialismus. Wenn wir uns jetzt heute die Situation anschauen, leider sehe ich euch gerade gar nicht mehr, ist ein bisschen schade, aber ich soll ja auch eigentlich mit Luis hier ein bisschen intensiver sprechen, das machen wir jetzt, glaube ich, auch, weil ich sehe gar keine Reaktion mehr von euch. Wenn wir uns jetzt heute die Situation anschauen, dann laufen solche Bündnisvorstellungen mit der Sozialdemokratie oder Ähnliches, wie gesagt, ob explizit mit Regierung oder nicht, laufen natürlich darauf hinaus, auf die stärksten Kräfte zu orientieren, ne? Also die stärksten linken Kräfte, die man sieht, wo man das Gefühl hat, mit denen zusammen könnte wirklich eine Veränderung im Kräfteverhältnis stattfinden. Und ja, jetzt ist doch die Frage, wenn wir uns die Geschichte, die wir versucht haben, ein bisschen einen kleinen Eindruck davon zu geben, wenn wir uns das anschauen, welchen Anlass gibt es heute, im Unterschied zu damals, davon auszugehen, dass ein Bündnis mit sozialdemokratischen Parteien anders verlaufen würde, dass sie es heute ehrlich mit der Arbeiterklasse meinen würden? Weil am Ende des Tages orientiert sie, und wir wiederholen hier öfter mal Sachen, aber wir finden diese Aussagen sehr, sehr wichtig, deswegen wiederholen wir sie so oft, orientiert eine sozialdemokratische Partei heute, vielleicht die Linkspartei, auf die Stabilität der bürgerlichen Verhältnisse, ja. Und jede Massenbewegung, die eine Instabilität des Verhältnisses andeuten könnte, wird natürlich von diesen Parteien und Organisationen gefürchtet. Ja, jetzt habe ich die Linkspartei schon angesprochen, vielleicht kannst du jetzt noch mal ein paar Sätze dazu sagen. Also welchen Anlass könnte man haben, davon auszugehen, dass sie heute irgendwie anders drauf sind oder so? Ja, eigentlich keinen. Also ich finde, die Linkspartei erfüllt diese Kontinuität ja wunderbar. Also erinnern wir uns zurück an Friedrich Merz, der im ersten Kanzlerwahlgang so spektakulär gescheitert ist. Und letztlich war es die Linkspartei, die dafür gesorgt hat, dass er trotzdem noch am selben Tag ins Kanzleramt gehievt wurde. Und das hat sie getan, diese Unterstützung hat sie gegeben mit dem Argument, die Stabilität der Demokratie dürfe nicht gefährdet werden. Jetzt haben wir aber gezeigt, dass nur ein revolutionär geführter Kampf für den Sozialismus eine wirkliche Perspektive gegen den Faschismus darstellt. Und einen solchen revolutionär geführten Kampf, es ist ganz klar, dass der unweigerlich die Stabilität der bürgerlichen Demokratie gefährdet, denn er möchte die bürgerliche Demokratie ja zerschlagen und an seine Stelle die Macht der Arbeiterklasse setzen. Und zu so einem Kampf ist die Linkspartei, sind die Sozialdemokraten generell nicht bereit, sondern sie werden alles daran setzen, diesen Kampf zu lähmen und zu verhindern. Und das bedeutet für uns, dass eine gemeinsame Front mit der Sozialdemokratie, mit der Linkspartei, den Faschismus auch heute nicht verhindern wird, sondern im Gegenteil würde eine solche Front vermutlich alle ehrlichen Bemühungen einfach zum Scheitern verdammen, untergraben. Das ist einfach die historische Lehre, die wir ziehen müssen, und das Verhalten der Sozialdemokratie heute beweist auch nichts anderes. Okay, wir haben jetzt deutlich gemacht, dass es ein Problem ist, wenn man gemeinsam mit Reformisten versucht, den Faschismus zu bekämpfen und ähnliches. Sagt noch nicht viel darüber, wie wir den Kampf führen wollen. Wir kommen jetzt noch dazu. Ich hoffe, ihr seid alle schon ziemlich gespannt, weil wir lange nicht davon gesprochen haben bisher. Und wir fangen nochmal an, um klarzumachen, warum der Kampf gegen den Faschismus und der Kampf gegen den Reformismus, warum dazwischen ein sehr enger strategischer Zusammenhang besteht. Ne? Also wenn wir sagen, die Macht der Arbeiterklasse basiert auf ihrer Einheit. Einheit im Kampf, im Klassenkampf gegen den Klassenfeind. Ja? Wenn wir das festhalten, und das ist, glaube ich, jedem von uns klar, je einheitlicher sie vorgehen kann, desto mehr kann sie der Macht der Bourgeoisie entgegensetzen. Das ist in jedem Streik ziemlich unmittelbar greifbar. Ne? Wenn Einheit im Streik vorhanden ist zwischen den Arbeitern, dann können sie eine stabile Front bilden. Wenn es Streikbrecher gibt, dann wird die Einheit brüchig und die Kampfkraft wird unmittelbar geschwächt. Ich bleib mal gleich bei deinem Streikbeispiel. Und zwar sowohl die faschistische Ideologie als auch die Sozialdemokratie, in gewisser Weise erfüllen die für die Bourgeoisie beide diese Streikbrecherfunktion. Und sie untergraben beide die Einheit der Arbeiterklasse in ihrem Kampf und sie schaden dadurch dem Kampf für eine sozialistische Revolution, denn sie versuchen, ihm entgegenzuwirken. Das tun sie auf unterschiedliche Weise zwar, aber tun sie trotzdem im selben Interesse, nämlich in dem der Bourgeoisie. Die faschistische Ideologie, die versucht, die Spaltungslinien zu verwischen, die versucht, der Arbeiterklasse einzureden durch Rassismus und so weiter, dass die Spaltungslinie eigentlich verlaufen würde zwischen den Nationen und nicht mehr zwischen den Klassen. Und die Sozialdemokratie wiederum versucht, die Arbeiterklasse davon zu überzeugen, dass der Kampf für den Sozialismus, dass der überhaupt gar nicht notwendig sei. Also, dass es ja möglich sein könnte, durch Reformen, kleine Verbesserungen, Verhandlungen mit der Kapitalseite und so weiter, doch irgendwie eine Demokratisierung der Gesellschaft und der Wirtschaft anzustreben und dass die Revolution deswegen nicht nötig oder vielleicht sogar gefährlich sein sollte. Ich meine, letztendlich bereitet die Sozialdemokratie dem Faschismus in gewisser Weise natürlich dann dadurch, wie du gerade auch gesagt hast und auch an den Beispielen, die du vorhin gebracht hast, den Boden. Ne? Sie entwaffnet die Arbeiterklasse eigentlich, spielt ihr Illusionen vor und verunmöglicht ihr jegliche Kampferfahrung und Eigenaktivität eigentlich. Dadurch, also wenn das passiert und das für die Arbeiter sichtbar wird, dann wird Schritt für Schritt natürlich erkennbar, okay, die Sozialdemokratie ist eigentlich keine Kraft, auf die wir verlassen können. Und das hinterlässt natürlich ein Vakuum. Ja? Das hinterlässt eine Situation, in der die Leute enttäuscht sind, resigniert. Und in dieser Situation werden sie umso anfälliger für faschistische Ideologie. Nicht nur das, sondern wenn wir uns die Ideologie der Sozialdemokratie ein bisschen genauer anschauen, ich nenne jetzt mal Schlagwörter, natürlich können wir das hier nicht besonders weit ausführen, aber wenn wir uns angucken, wie sie mit Standortlogik und Sozialpartnerschaft argumentieren, dann sind das im Kern natürlich, es ist ein fruchtbarer Boden, auf dem eine nationalistische und rassistische Ideologie auch wachsen kann. Ja? Das ist ja ganz stark schon eigentlich von Nationalempfinden geprägt, sage ich mal, oder von, nicht Nationalempfinden, das ist das falsche Wort, aber von einem gewissen Nationalismus geprägt, ne? Zu sagen, ja, okay, wir müssen gemeinsam den Standort Deutschland verteidigen und so weiter, was Sozialdemokraten auf jeden Fall auf ihre Fahnen schreiben würden. Vielleicht nicht in der Wortwahl, aber auf jeden Fall würden sie das tun. Ja, total. Und das bedeutet für uns, dass es keine Frage ist, ob man entweder gegen die Sozialdemokratie oder auf der anderen Seite gegen den Faschismus kämpft, sondern beide Fronten gehören zusammen und beide Fronten basieren darauf, dass wir in der Arbeiterklasse eine Einheit herstellen müssen im Kampf gegen die Bourgeoisie. Und ohne diese Einheit ist jeder Kampf verloren. Wir müssen daraus lernen und um das nochmal den strategischen Zusammenhang auch nochmal greifbarer zu machen, zwar ist der Einfluss der Sozialdemokratie heute jetzt schon wesentlich geringer als vor 100 Jahren, das kann man schon sagen. Also die SPD vor 100 Jahren hatte natürlich viel, viel stärkeren Einfluss in der Arbeiterklasse als jetzt die Linkspartei heute oder so. Aber es ist trotzdem so, dass die mächtigsten oder potenziell mächtigsten Teile der Arbeiterklasse immer noch unter der sozialdemokratischen Hegemonie stehen. Das ist der Kern der Industriearbeiterklasse, kann man sagen. Das ist auch derselbe Kern, der in den Gewerkschaften organisiert ist. Und der steht massiv unter sozialdemokratischer Hegemonie. Natürlich vor allen Dingen im DGB, aber nicht nur im DGB, sondern auch in den anderen Gewerkschaften. Und wenn wir jetzt daraus lernen wollen, dass der Kampf gegen den Faschismus und der Kampf gegen den Reformismus einen engen Zusammenhang haben, dann liegt das hier in der Praxis sozusagen. Wir müssen unbedingt um Einfluss ringen in den Gewerkschaften und unbedingt darauf hinwirken, dass diese Teile der Arbeiterklasse, dass die Hegemonie dort gebrochen wird, sage ich mal. Wir wollen jetzt in dem folgenden Block, das ist jetzt der letzte und der wahrscheinlich, na, vielleicht nicht der spannendste, aber die sind alle drei spannend nämlich, aber der, wo es am unmittelbarsten um die Praxis geht, wollen wir jetzt nochmal schauen, wie wir da reinwirken wollen, wie wir die Arbeiterklasse organisieren wollen, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit, aber auch deutlich machen nochmal, also als Einstieg, welche Herangehensweisen wir dabei ablehnen. Ja, das ist jetzt also der Block. Wie organisieren wir die Arbeiterklasse? Die allermeisten linken Parteien und Organisationen, die wir hier heute kennen, verfolgen den Ansatz, breite Bündnisse zu bilden. Ne? Ich glaube, das hast du schon erlebt, das habe ich schon erlebt. Wir saßen sicher schon öfter mal in solchen Bündnissen, damals für SDJ und DKP. Diese Bündnisse basieren auf einem Minimalkonsens im Normalfall. Alle zusammen gegen die AfD oder Antirassismus oder ähnliches. Und man versucht dann, Bündnisse aufzustellen. Je nach Kampffeld können die von den Grünen oder von der CDU bis zu den linksradikalsten Gruppen reichen. Die Idee ist natürlich, dass man mit diesen Bündnissen möglichst, also breitere Teile der Bevölkerung erreichen kann, weil man mehr Organisationen hinter die gemeinsame Aktion dann bringt. Und dann versucht man in den Demonstrationen, auf den Kundgebungen und so weiter, versucht jede dieser Organisationen durch Flyer, Reden und so weiter Einfluss auszuüben. Also die Leute, die man mobilisiert hat, jede Organisation versucht dann, ihre Positionen maximal vorzubringen. Genau, das ist so das Gängige. Ich glaube, viele von euch kennen das wahrscheinlich oder auf jeden Fall diejenigen, die selbst schon mal Teil von diesen Bündnissen waren oder auf solche Bündnisdemonstrationen und Ähnliches gegangen sind. Ich denke genau. Da direkt an die Anti-AfD-Proteste, vielleicht viele von euch auch, die wir gesehen haben, die Proteste gegen rechts, die ja sehr genau das sind, was du beschrieben hast, die zusammen mit bürgerlichen Parteien geführt wurden, bis zur CDU und die ja so insgesamt, also ich fand sehr absurd waren in der Hinsicht, dass es ja schon so ist, dass diese Parteien, die man dort als Bündnispartner quasi gewonnen hat, teilweise saßen die ja in der Regierung, teilweise sind die ja unmittelbar am starken rassistischer Ideologie beteiligt und setzen die sogar aktuell eine einfach beispiellose Antimigrationspolitik durch, um nur einmal ein Beispiel zu nennen. Und was man dadurch ja tut, indem man diese Bündnisse schließt, ist, man gibt ihnen Legitimation. Man tut so, als wären sie gleichberechtigt, als wären sie Verbündete der Arbeiterklasse in diesem Kampf und das sind sie aber nicht. Also diese sozialdemokratischen Parteien, diese Organisationen, muss man schon als Feind der Arbeiterklasse begreifen und wenn man solche Bündnisse schließt, dann verhindert das die Verbreitung dieses richtigen Bewusstseins über diesen Umstand. Ja, nicht nur das, ne? Sie geben eine krasse Illusion eigentlich in die Einheit und Stärke der jeweiligen Bewegung, ne? Also man hat den Eindruck dann, okay, wir sind uns alle einig und gehen jetzt hier gemeinsam auf die Straße. Wenn man dann genauer reinguckt, also jeder, der auf so eine Demo geht und dann genauer versucht, die Standpunkte der beteiligten Parteien und Organisationen zu begreifen, der wird feststellen, das ist ein krasses pluralistisches Wirrwarr eigentlich. Also es sind ganz viele unterschiedliche Standpunkte, ganz viele unterschiedliche Verständnisse, wogegen man kämpft, wofür man kämpft und so weiter. All das ist überhaupt nicht klar. Besonders ausschaulich ja bei den Protesten gegen die AfD zum Beispiel gewesen. Ja. Absolut. Also die gab es ja in allen möglichen Städten, diese Proteste. Und ich meine, überlegt doch mal, also wer war da in eurer Stadt so auf der Straße und mit welchen Positionen waren sie auf der Straße? Ich finde, es ist relativ offensichtlich, dass es unmöglich ist, in so einer Konstellation ein richtiges Faschismusverständnis zu propagieren. unter allen, die dann quasi zusammen mit einem auf die Straße gehen. Und das ist ja aber schon sehr entscheidend. Also es macht einen Unterschied, ob mein Kampf gegen den Faschismus ein revolutionärer Kampf für den Sozialismus ist, so wie wir den führen würden, oder ob ich den Kampf gegen den Faschismus führe mit Losungen wie, wir müssen jetzt unbedingt die bürgerliche Demokratie stärken oder wir müssen jetzt unbedingt bitte, bitte alle wählen gehen gegen die AfD. Oder also noch absurder, teilweise wurden ja auch Forderungen laut danach, man müsste jetzt dem Verfassungsschutz noch mehr Möglichkeiten geben und es müssten vielleicht sogar Berufsverbote her für gewisse Personen mit gewissen politischen Anschauungen. Und da also wird einfach nicht sehr weit gedacht oder ich weiß auch nicht, aber es ist ziemlich klar, also dass sich solche Berufsverbote zum Beispiel als erstes vermutlich gegen Revolutionäre richten würden und nicht gegen die AfD. Na klar, na klar. Nicht nur, dass ich hatte das erwähnt eben mit dem, da sind dann alle Organisationen versuchen, irgendwie ihre Positionen deutlich zu machen, ja. Aber ernsthafte Kritik an den beteiligten großen Parteien, dann wie SPD, Grüne, Linkspartei und so, die wird ja nicht geäußert. Also wenn das eine Organisation mal äußert, dann ist sie beim nächsten Bündnis wahrscheinlich nicht mehr dabei oder ähnliches, ja. Also insofern halten das schon alle auch ein bisschen zurück. Vielleicht wird es mal so auf einer relativ abstrakten Ebene geäußert. Aber man will sich das Bündnis eigentlich nicht vermiesen, weil man das ja für den nächsten Kampf auch noch braucht. Das heißt, im Kern findet vor den Augen der Arbeiter kein ernsthafter ideologischer Kampf statt auch. Ne? Also man hat zwar verschiedene Flyer und da werden Positionen nebeneinander gestellt und man sieht, es gibt da irgendwie Unterschiede, aber wie die auseinandergehen, das kann keiner wirklich genau erkennen. Deswegen habe ich das eben auch pluralistisches Wirrwarr genannt oder so. Es ist nicht wirklich sichtbar, was sind eigentlich genau die Differenzen und wer hat da eigentlich recht dabei, ja? Auch noch unbedingt erwähnenswert oder ein großes, großes Manko an solchen Bündnissen, finde ich, dass sie Unorganisierten die aktive Beteiligung eigentlich ja nicht ermöglichen, sondern die sogar verhindern. Bei solchen Bündnistreffen waren wahrscheinlich auch schon nicht nur ich, sondern mehrere von uns, die wir heute hier sitzen. Und meistens ist es ja nur ein Zusammenkommen von Delegierten verschiedener Gruppen. Und die verteilen dann die Aufgaben unter sich und dann wird eine Demo organisiert. Und Unorganisierte werden meistens zu diesen Bündnistreffen überhaupt gar nicht eingeladen. Und was dann bleibt, ist, dass sie auf der Demo mitlaufen können. Und das reicht aber nicht, weil sie dann keine Erfahrung darin sammeln, sich selbst zu organisieren und keine Erfahrung damit, selber irgendwas auf die Beine zu stellen. Und auch noch in die gleiche Richtung ein bisschen, finde ich, geht, dass ja schon heute bemerkbar ist, dass sich immer weniger Teile der Arbeiterklasse krass identifizieren können mit der ein oder anderen wirklichen Partei. Also es gibt viel weniger Arbeiter, die überhaupt noch eine Parteimitgliedschaft vorweisen, viel weniger Arbeiter, die, wenn sie ihr Kreuzchen machen, wirklich noch Hoffnung darin haben, dass ihr Kreuzchen was verändert. Also man macht es vielleicht noch, vielleicht auch schon nicht mehr, aber ohne große Überzeugung, dass sich dadurch was zum Besseren verändert oder dass es einen großen Unterschied machen würde. Und Teile der Arbeiterklasse haben dann also vielleicht schon verstanden, dass bürgerliche Parteien, dass die SPD, die Grünen oder wer auch immer, dass sie quasi nicht ihre Freunde sind. Wenn wir jetzt Bündnisse eingehen mit diesen bürgerlichen Parteien, dann machen wir eben das Falsche, dann bestärken wir nicht diese richtige Erkenntnis in der Arbeiterklasse, sondern sorgen für noch mehr Verwirrung, indem wir sie dann plötzlich doch wieder zu Freunden erklären. Ja, genau. Also es sind schon sehr schwerwiegende Punkte. Wichtig ist dabei, dass die Ablehnung von so einer Bündnispolitik jetzt nicht gleichbedeutend ist mit der Ablehnung der Bewegung selbst. Ne? Also die spontanen Massenbewegungen, die immer wieder aufkommen, die sehen wir natürlich schon als unbedingtes Wirkungsfeld für uns, ja. Aber eben ohne, dass wir uns eine klassische Bündnisbeteiligung dann aufhalsen und sagen, wir müssen unbedingt in dem Bündnis mitwirken und versuchen, so Einfluss zu erlangen oder ähnliches, sondern im Gegenteil, wir haben, glaube ich, gerade versucht darzustellen, warum das der falsche Weg ist, aber wir versuchen trotzdem in den Massenbewegungen mit unseren Möglichkeiten und Kapazitäten zu wirken. Ich habe den Eindruck, jetzt haben wir schon wieder uns sehr viel abgegrenzt von Positionen und von Gruppen, deren Vorstellungen wir ablehnen, aber lass uns doch die Chance mal ergreifen, wenn wir schon mal hier sitzen und mal darlegen, wie wir es denn machen würden, was wir für das richtige Herangehen halten. Okay, let's try. Also, wir orientieren unsere Arbeit natürlich schwerpunktmäßig auf Arbeiter. Und zwar unabhängig davon, welcher Partei diese Arbeiter angehören, welche Partei sie ihre Stimme geben, welche weltanschaulichen Vorstellungen sie haben. All das ist für uns erstmal irrelevant. Wesentlich ist für uns nämlich ihre gemeinsame Klassenlage und ihr objektives Interesse. am Sturz des Kapitalismus. Also objektives Interesse heißt, das ist den Leuten nicht unbedingt bewusst, aber es ergibt sich aus ihrer tatsächlichen Lage als Ausgebeutete in dieser Gesellschaft. Die Taktik, wie wir diese Leute, unabhängig davon, ob sie sich jetzt den Kommunisten besonders nahe fühlen oder nicht, wie wir diese Leute in eine gemeinsame Front gegen das Kapital bekommen wollen, ist unsere Vorstellung der Einheitsfront von unten. Also das ist die Einheitsfront-Taktik, aber eben mit dem spezifischen Zusatz von unten. Warum wir das so nennen, das werden wir hier gleich noch ein bisschen ausführen. Wir entwickeln auch eine Politik gegenüber Studentenbewegungen, Schülerbewegungen, Teilen des Kleinbürgertums und ähnliches. Aber das sind ein Herangehen, das ist eine Taktik im Rahmen unserer Vorstellung vom gesellschaftlichen Bündnis, so nennen wir das. Da werden wir heute Abend tatsächlich nicht weiter drauf eingehen, auch wenn das sicher auch ein spannender Punkt wäre, aber wir mussten uns hier ein bisschen fokussieren, um nicht euch 3 Stunden zu belabern. Und deshalb der Fokus auf die Einheitsfront von unten jetzt. Auch natürlich deshalb, weil es mit Abstand der wichtigste Bestandteil unserer Taktik ist. Ja, wir wollen also mit allen Arbeitern unabhängig von ihrer Weltanschauung kämpfen und versuchen, sie in eine Front zu bringen. Und wir tun das genau nicht, indem wir Bündnisse mit anderen Parteien und Organisationen anstreben, also nicht mit der Einheitsfront von oben. Jetzt sagst du, zusammen mit allen Arbeitern von unten. Aber es ist schon so, dass die Arbeiterklasse ja sehr, sehr groß ist. Und dass es schon Sinn ergibt, für uns unsere Kräfte zu konzentrieren und mit einer strategischen Perspektive daran zu gehen. Zwar ist die entscheidende Frage dabei ja, welche Teile der Arbeiterklasse sind es denn, die die entscheidende Macht in ihren Händen halten und die diese Macht so einsetzen können, dass sie bewusst im Interesse der gesamten Klasse genutzt wird. Und ja, die Antwort ist irgendwie so alt wie der Kommunismus selbst. Entscheidend sind die zentralen Bereiche der materiellen Produktion, weil hier Streiks die größte Wirksamkeit entfalten können, weil hier die Macht der Bourgeoisie am unmittelbarsten angegriffen wird und weil wir hier die Mehrwertproduktion, also die Reichtumsquelle der Bourgeoisie, unmittelbar treffen können. Ja, in Deutschland, diese zentralen Bereiche der materiellen Produktion, ich würde sagen, allen voran die Automobilindustrie, aber auch die Chemie, Elektroindustrie, Transport, Telekommunikation und so weiter. Das heißt nicht, dass wir uns nur auf diese Bereiche konzentrieren, aber genau, wir müssen gewisse strategische Überlegungen treffen dabei. Und die Gewinnung der Arbeiter in diesen Bereichen, die besonders entscheidend sind, die setzt also unbedingt voraus, dass wir den Kampf führen in den Gewerkschaften und noch wichtiger innerhalb der Betriebe. Deswegen wollen wir und müssen wir auch genau da den Fokus entwickeln. Insbesondere in den Betrieben müssen wir massiv an Einfluss gewinnen und müssen wir sozialdemokratische Einflüsse und andere schädliche zurückdrängen. Und ja, das Kampffeld, das ist super schwer und das sehen wir auch, weil die kommunistische Bewegung heute, also Fortschritte auf dem Gebiet, so wirklich, kann niemand wirklich verzeichnen. Schwierig. Und wir denken, dass es dafür eine besondere Form der kommunistischen Organisierung braucht. Und auch wenn wir davon noch weit entfernt sind, so ist es unabdingbar, dass sich die Kommunistische Partei in Betriebszellen organisiert. Das heißt, dass sich unsere Organisationsstrukturen an dieser Arbeit in den Betrieben orientieren müssen. Um nochmal zu betonen an dieser Stelle, ne, es ist nicht unser Ziel, die linke Bewegung oder ähnliches zu vereinigen, sondern die Klasse, die Arbeiterklasse als solche. Ja? Wir orientieren nicht ausschließlich auf linkspolitisierte Arbeiter. Was wir ganz sicher nicht machen, ist, unser Parteiprogramm vorauszusetzen, also die Akzeptanz unseres Parteiprogramms vorauszusetzen, um gemeinsam zu kämpfen, um zusammenzuarbeiten. Dieser Vorwurf, der kam in dem Podcast, den ich gerade schon erwähnt habe, uns gegenüber, im Streitgespräch mit der DKP, aber auch von Klasse gegen Klasse, die einen längeren Artikel verfasst haben gegen unsere Einheitsfrontvorstellung, die dann meinen, ja, die KP würde ja zur Voraussetzung machen, dass das alles schon Kommunisten sind, mit denen sie dann kämpfen will. Also erstmal ist völlig klar, dass sich sowas überhaupt nicht voraussetzen lässt. Denn die meisten Arbeiter werden erst im gemeinsam geführten Kampf von der Richtigkeit unserer Anschauungen überzeugt werden. Und zwar deshalb, weil sie Erfahrungen machen und in diesen Erfahrungen feststellen, okay, wer hat hier eigentlich die richtige Position vertreten, wer hatte recht mit der Einschätzung, wie dieser Kampf verläuft, wo er hingehen muss, ob er gewinnbar ist oder nicht. All das wird sich erst in der Erfahrung selbst zeigen für die meisten Arbeiter und deshalb ist es absurd, sozusagen uns vorzuwerfen, wir setzen das Parteiprogramm voraus, alle müssen das erstmal gelesen haben und zugestimmt haben, damit man jetzt irgendwie gemeinsam in den Kampf geht. Okay, aber jetzt haben wir schon gehört, dass trotzdem der Einfluss der Sozialdemokratie, auch wenn er nicht mehr so stark ist wie vor 100 Jahren, schon noch nicht zu unterschätzen ist. Und dass es ja auch so ist, dass gerade diese zentralen Bereiche der materiellen Produktion, dass gerade da der gewerkschaftliche Organisierungsgrad relativ hoch ist und dass in den Gewerkschaften die Sozialdemokratie sehr großen Einfluss hat. Wenn wir jetzt also die ganze Zeit sagen, dass die Sozialdemokratie der Feind ist und dass wir Bündnisse mit ihnen kategorisch ausschließen, isolieren wir uns dann nicht von den Arbeitern, die wir eigentlich erreichen wollen? Was würdest du dazu sagen? Ich würde sagen, nein. Natürlich müssen wir das in der Praxis zeigen, es ist, glaube ich, klar. Aber erstmal ist es ja nicht so, dass wir in den konkreten Kämpfen dann uns hinstellen und erstmal vor allen Dingen antisozialdemokratische Sprüche rausklopfen oder sowas. Ja? Also das kann ja nicht die Politik sein, die man da macht. Ja? Sondern auch die Kritik an der Sozialdemokratie findet in dem konkreten Kampf natürlich nur insofern statt, insofern sie auf den Kampf, in dem Kampf eine Rolle spielt und aufzeigt, dass es ein größerer Zusammenhang in diesem Kampf gibt. Und unsere Politik muss erfahrbar werden. Ja? Und wir können erst in diesem langwierigen, hartnäckigen Kampf die Leute auch von unserer Kritik an der Sozialdemokratie überzeugen. Das heißt, es wäre absurd, wenn wir jetzt hinstellen, wirklich am Anfang erstmal sagen, hier übrigens, wir müssen uns darauf einigen, dass wir die Sozialdemokratie ablehnen und dann können wir weitermachen. Ja, natürlich müssen wir jetzt nochmal ein bisschen konkreter werden, wie wir uns diese Arbeit dann vorstellen, diese langwierige, hartnäckige Arbeit. Wie sieht das aus? Wie stellen wir uns das vor, Luis? Klar, ich versuche das mal. Und zwar wirken wir in dieser Arbeit nicht primär als Parteigruppe, sondern wir wirken über unsere einzelnen Mitglieder und zwar dort in den Kampffeldern, wo sie sowieso schon sind. Also an ihrem Lebensschwerpunkt, in den Betrieben, in der Uni oder in politischen Bewegungen. Und diese Art der Arbeit, das nennen wir Massenarbeit. Mach mal ein Beispiel vielleicht nochmal konkreter. Ich würde sagen, in der Betriebsarbeit zum Beispiel ist es sehr greifbar. Also wenn ich versuche, einen Betriebsrat aufzubauen an meinem Arbeitsplatz, dann ja, mache ich das ja selber. Dann suche ich mir nicht ein Bündnis mit verschiedenen linken Gruppen oder so, leite ich die nicht alle ein und sage, komm, machen wir mal zusammen, sondern dann suche ich mir meine Kollegen zusammen. Und dann mache ich das mit denen. Und das ist im Kern unser Herangehen. Und das bleibt nicht stehen bei der Betriebsarbeit, sondern das ist auch in Bezug auf spontane Massenbewegungen zum Beispiel unser Herangehen. Ich meine, zum Beispiel in der Palästina-Bewegung, also in den letzten 2 Jahren, es sind einfach so wahnsinnig viele Menschen auf die Straße gegangen. Und teilweise zum ersten Mal auf die Straße gegangen. Also ein großer Teil ist unorganisiert und sehr, sehr viele waren vorher nicht in diesem Umfang politisch tätig. Und jetzt darf es nicht dabei stehen bleiben, dass diese Leute auf den Demos mitlaufen. Das ist aber durchaus das, was wir auch in anderen großen Massenbewegungen gesehen haben in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten. Also es sind immer wieder welche aufgekommen und meistens größtenteils verpufft ohne irgendeine Art von langfristiger Wirkung. Also ich denke an Fridays for Future, ich denke an die Bildungsstreiks, vielleicht die älteren Genossen unter uns, die sich daran noch erinnern können. Obwohl es teilweise hunderttausende Leute auf die Straße gebracht hat. Also was ist davon heute noch geblieben? Und als Kommunisten müssen wir doch den Rahmen schaffen, der dafür sorgt, dass diese spontanen Massenbewegungen langfristig dafür sorgen, dass die Arbeiterklasse besser aufgestellt ist für den Kampf für die Revolution. Und ich versuche es mal noch konkreter zu machen. Ich habe das Gefühl, wir machen das nicht so oft. Zu erklären, wie wir ganz konkret herangehen in diesen Kämpfen. Und es wird ja auch nicht so super sichtbar nach außen meistens. Ich bin in meiner Stadt in der Palästina-Arbeit aktiv. Und wenn ich sage, ich mache Massenarbeit, dann meine ich damit, wir haben 3 Grundsätze in der Massenarbeit, die ich versuche dort konkret umzusetzen. Das ist Unabhängigkeit, das ist Solidarität, das ist Aktivität. Was heißt das jetzt konkret? Unabhängigkeit. Also ich diskutiere vor Ort mit meinen Leuten, warum wir uns nicht an bürgerliche Parteien anbiedern sollen, warum wir keine Organisationsbündnisse aufbauen, sondern warum wir uns selber organisieren müssen. Warum wir selbst anfangen müssen, sinnvolle Strukturen aufzuarbeiten, die sinnvoll und langfristig arbeiten können. Das heißt, ich diskutiere dann darum, dass wir ein kollektiv beschlossenes Vorgehen brauchen, dass wir eine zentrale Leitung brauchen, dass verschiedene Leute Verantwortung übernehmen und dass, wenn demokratische Entscheidungen getroffen wurden, wenn wir Beschlüsse gefällt haben, dass die auch umgesetzt werden, dass sich alle dran halten. Solidarität bedeutet konkret, dass wir die kollektive Auseinandersetzung darüber suchen, wenn zum Beispiel Männer sich unangemessen, sich aufdringlich verhalten gegenüber Frauen. Wenn der solidarische Umgang untereinander, der muss auch erlernt werden. Das kommt nicht von ungefähr und wir müssen Spaltungsmechanismen, sei es Sexismus oder irgendwas anderes, aktiv bekämpfen. Das ist quasi unsere Aufgabe, der wir nachgehen in der Massenarbeit. kann auch bedeuten in der Palästina-Arbeit, dass wenn viele migrantische Leute mit uns zusammenarbeiten, dass wir uns dafür einsetzen, dass die Treffen mehrsprachig abgehalten werden oder es Übersetzungen gibt, um nicht migrantische Mitstreiter rauszudrängen. Und Aktivität. Aktivität. Also wir merken, dass die Demonstrationen auf der Straße kleiner werden. Und das ist normal, glaube ich. Das passiert den meisten Massenbewegungen früher oder später, weil irgendwie, also die Demonstrationen für Palästina, die gingen jetzt eine ganze Zeit und wir haben gesehen, was hat es geholfen irgendwie direkt. Wir hatten keinen direkten Einfluss. Also wir konnten die Situation für die Menschen nicht verbessern in Gaza und das frustriert und Leute resignieren darüber. Und was wir versuchen müssen, ist, die Aktivität trotzdem hochzuhalten. Und was geholfen hat, ist es sehr konkret zu machen. Zu sagen, okay, wir müssen dem Genozid sehr konkret die Unterstützung entziehen. Bei mir, ich studiere an der Uni, indem wir Militärforschung und Zusammenarbeit zum Beispiel mit israelischen Unis angreifen und deren Beendigung erzwingen, darauf hinzuarbeiten. Das hat in anderen Ländern geklappt und das müssen wir auch hier versuchen. Das ist unser Hebel als Studenten gegen die Resignation. Wir müssen begreifbar machen, den Massen, den Leuten, die mit uns kämpfen, ihre eigene Stärke, diese Aktivität beibringen. Jetzt hast du uns die drei Prinzipien ein bisschen anschaulich dargelegt. Das muss natürlich einhergehen damit in diesen Kämpfen, jetzt in dem Fall in dem Kampf in der Palästina-Solidaritätsbewegung, die klassenkämpferische revolutionäre Linie zu stärken. Ja? Der Reformismus fördert auch im konkreten Kampf, in jedem einzelnen Kampf, die Integration in das System und führt die Arbeiterklasse in die Sackgasse. Das können wir, also alle, die jetzt in der Palästina-Bewegung aktiv sind, glaube ich, gut erkennen. Aber auch in anderen Bewegungen wie der Umweltbewegung oder ähnliches ist das sehr greifbar gewesen. Also eigentlich hat sich ein relativ geringer Teil von der riesigen Umweltbewegung, die es gab, Fridays for Future und so, nur ein geringer Teil weiter radikalisiert. Ein Großteil der Bewegung ist eigentlich wieder in Resignation gefallen oder in neue Illusionen, ne, in den Parlamentarismus der Grünen zum Beispiel oder mittlerweile ist ja auch die letzte Generation irgendwie im EU-Parlament angekommen. Ja. Also all diese Sachen sind passiert. Warum ist das so? Weil auch die konkreten Kämpfe für Reformisten eigentlich ein notwendiges Übel sind. Also sie sind die Konfrontation mit dem Kapital in seinen unterschiedlichen Arten und Weisen, wie die stattfindet, sind ein notwendiges Übel. Ja? Sie wären auch bereit, ohne jegliches Ergebnis, ohne jeglichen Kampf ins Ergebnis zu gehen, sage ich mal. Beispiel wäre jetzt aus Hamburg die letzte Tarifrunde der Hafenarbeiter. Da war es so, dass nach einer Runde abgeschlossen wurde und in Gesprächen mit Betriebsratskollegen von dort, auch ein Tarifkommissionsmitglied, wurde klar, okay, es gibt Leute, es gibt Kollegen dort, die das sehr, sehr schlecht fanden. Nicht, weil das Ergebnis besonders schlecht war unbedingt, sondern sie fanden es sehr schlecht, weil ihnen klar war, dass sie in der nächsten Tarifrunde schlechter dastehen werden, weil keine neuen Erfahrungen gesammelt wurden im Kampf. Die gemachten Erfahrungen weiter zurückliegen, also 2022 gab es größere Auseinandersetzungen im Hafen, falls sich manche von euch erinnern. Und natürlich sich auch ein Teil der Hafenarbeiter fragt, warum man überhaupt kämpfen sollte, wenn doch auch so ein Ergebnis erzielt wird. Also all diese Punkte sind sehr problematisch und führen immer wieder dazu, dass die Arbeiterklasse vom Kampf abgelenkt wird, in der Sackgasse landet. Ja, ja, ich würde sagen, im Gegensatz zu den Reformisten, für uns Kommunisten ist klar, dass die Konfrontation mit dem Kapital, dass es der einzige Weg ist, um unser Ziel zu erreichen, um die Kampffront zu stärken, auch um konkrete Kampferfahrungen eben zu sammeln. Und letztlich wird so jeder Tageskampf, auch der Reformkampf von uns, konsequenter geführt als von Reformisten, als sie das könnten. Weil für Reformisten jeder dieser Kämpfe quasi ein isoliertes Ereignis ist. Und der einzige Maßstab, der angelegt wird, ist, ob es eine kleine, irgendwie unmittelbare Verbesserung gibt für die Lage der Arbeiter oder ob sich zumindest irgendwie die Situation nicht mehr dramatisch weiter verschlechtert hat. Und jetzt ist es für uns aber noch nicht genug. Also wir sehen die Kämpfe nicht isoliert, sondern wir sehen quasi jeden einzelnen Kampf als Teil eines größeren Kampfes für die Revolution. Und jeder einzelne Kampf bereitet uns noch ein bisschen besser darauf vor. Und die unmittelbaren Ergebnisse sind jetzt nicht irrelevant, aber wir bewerten die Kämpfe auch danach, ob sie dazu geführt haben, dass die Arbeiterklasse für den nächsten Kampf besser gewappnet ist. Ob sie Erfahrungen gesammelt hat, ob sie jetzt besser organisiert, besser aufgestellt ist. Das ist auch also das für uns entscheidend und für die Reformisten halt eben nicht. Wenn wir jetzt die revolutionäre Linie in den konkreten Kämpfen stärken wollen, dann setzt das natürlich voraus, dass wir von Anfang an ehrlich damit sind, warum wir uns an dem Kampf beteiligen, mit welchem Ziel. Das war auch ein Vorwurf, der von Klasse gegen Klasse zum Beispiel kam, zu sagen, ja, ihr wollt da immer ehrlich sagen, ihr seid für den Sturz und macht das dadurch zur Voraussetzung. Aber nur weil ich das sage, dass ich für den Sturz des Kapitalismus bin, mache ich das nicht zur Voraussetzung, mit anderen zusammen zu kämpfen. Und es wäre umgekehrt doch ein massives Unterwandern des Vertrauens, sage ich mal, wenn man mit den eigenen Intentionen zurückhält und den Leuten sagt, nee, also ich kämpfe jetzt auch nur hier aus Sicht des unmittelbaren Ziels. Das heißt natürlich nicht, dass ich das Erste, was ich zu meinen Kollegen sagen würde, ist, ich will übrigens jetzt, dass wir für den Schutz des Kapitalismus kämpfen und das jetzt passieren muss. Das ist natürlich völlig falsch, haben wir, glaube ich, doll genug klargestellt, warum das nicht so funktioniert. Aber überhaupt damit hinterm Berg zu halten, aktiv hinterm Berg zu halten und zu sagen, darüber sprechen wir gar nicht, das ist unehrlich und das wird am Ende des Tages ein Problem darstellen. Es wird Misstrauen erzeugen und uns nicht weiterhelfen. Natürlich reicht so eine Ehrlichkeit nicht aus. Und deshalb muss, damit wir die revolutionäre Linie stärken, aber damit wir überhaupt auch im Kampf eine relevante Rolle einnehmen können, unsere Massenarbeit mit einer entsprechenden Agitation und Propaganda einhergehen. Das ist natürlich jetzt so, dass es in der KP insgesamt noch ziemlich in den Kinderschuhen steckt, muss man sagen. Also wir entwickeln Schritt für Schritt unsere Agitation und Propaganda, aber müssen natürlich auf sehr viel größerer Stufe das entwickeln. Und zwar, indem wir Stellung beziehen zur aktuellen Entwicklung, zur Politik der Bourgeoisie, aber auch Hintergrundanalysen liefern, zum Beispiel zu Tarifrunden oder ähnliches. Ne? Nicht nur das, also wir wollen nicht nur Material liefern, damit unsere Genossen in den Betrieben und in den Kämpfen, in denen sie stecken, wirklich voranschreiten können und auch eine richtige Analyse den Kolleginnen und Kollegen präsentieren können, sondern es geht natürlich auch darum, die richtigen Forderungen aufzustellen in den einzelnen Kampffeldern. Ja? Und in den einzelnen Kämpfen umso mehr. Wirklich, weil es auch von der Forderung natürlich abhängt, ob ein Kampf in die richtige Richtung geht oder nicht. Wir haben jetzt in den größeren Kampffeldern haben wir sozusagen eine grobe Linie in den Forderungen aufgestellt. Und zwar in unserem Programmentwurf. Das ist natürlich ein Entwurf, der ist noch nicht beschlossen. Aber ihr könnt euch das da schon mal angucken, wie wir das machen. Also im Bereich der Umwelt, des Umweltkampfes, im Bereich des proletarischen Arbeitskampfes, des Antikriegskampfes und so weiter und so fort. Da haben wir grobe Linien gezeichnet. Das ist natürlich nicht ausreichend für jeden konkreten Kampf, aber es gibt schon einen richtigen Einblick in die richtige Richtung, sage ich mal. Und ich möchte nochmal klarstellen, dass wir diese Arbeit natürlich nicht so machen, dass wir am Rand stehen, dass wir von der Seitenlinie irgendwelche klugen Kommentare abgeben, weil wir jetzt die Lage so super analysiert haben. Sondern wir müssen aktiv mitarbeiten und wir diskutieren aktiv mit. Wir übernehmen Verantwortung und wir stellen unsere Verlässlichkeit unter Beweis und sammeln so gemeinsam mit allen Mitstreitern gemeinsame Erfahrungen. Und natürlich geben wir unsere Analysen und unsere Einschätzungen dort rein, aber wir treten da nicht als Bestimmer auf. Das ist, denke ich, auch nochmal wichtig zu betonen. Denn die Massenorganisationen müssen ihre eigenen Erfahrungen machen und dafür sind wir oder müssen wir auch bereit sein, Entscheidungen mitzutragen, die wir vielleicht selber für falsch halten. Denn auch das sind Erfahrungen, die gemacht werden müssen. Und dann wird halt hinterher zusammen ausgewertet und dann wird halt daraus gelernt fürs nächste Mal. Genau. Dabei ist nicht unser Ziel, vielleicht auch nochmal ein gewisser Unterschied zu anderen Organisationen, mit der Massenarbeit eigentlich ein Vorfeld der Partei zu organisieren oder zu schaffen. Also mit dem Fokus vor allen Dingen Mitstreiter für uns zu gewinnen. Ja, das ist nicht das Ziel bei der Organisation der Massenarbeit. Natürlich ist es auch ein Bestandteil des Zieles. Ne? Es ist auch wichtig, dass man erkennt, wer in den Klassenkämpfen eine wichtige Rolle spielt, wer Bereitschaft dazu zeigt, sich zu Kommunisten zu entwickeln und die mit aufzunehmen. Das ist, glaube ich, klar. Aber im Wesentlichen geht es uns darum, die eigenständige Organisierung der Massen aufzubauen damit. Und wir haben es ja schon deutlich gemacht, wir stehen noch ziemlich am Anfang. Warum diese eigenständige Organisierung der Massen? Am Ende ist es so, dass der Sozialismus die Macht der Arbeiterklasse ist. Der Sozialismus ist nicht die Macht der Partei. Und das bedeutet, dass die Strukturen, damit die Arbeiterklasse ihre Macht ausüben kann, natürlich schon in gewisser Weise erlernt werden müssen von der Klasse. Und unsere Richtung, unsere Zielstellung in der Massenarbeit geht natürlich dahin, gewisse Keimformen dieser sozialistischen Macht zu schaffen, nicht jetzt Räte aufzubauen, Räte ist der Begriff dafür, ne? Aber sozusagen Vorformen davon, in der Arbeiterinnen und Arbeiter demokratische Entscheidungsprozesse erlernen können, die Tatsache, dass man, wenn man gemeinsam entscheidet, gemeinsam auch danach handelt, all diese Dinge zu erlernen und zu praktizieren und dabei zu erkennen, wer eigentlich auf der eigenen Seite steht und wer nicht. Es kann also auch in diesen Massenorganisationen und darf auf keinen Fall eine organisatorische Abhängigkeit von der Partei geben. Die Partei kann ihre Führungsrolle in diesen Massenorganisationen nur durch eine freiwillige Anerkennung erlangen. Also nur, indem die Arbeiterinnen und Arbeiter wirklich sagen, nee, die haben die richtige Linie. Die Partei hat die richtige Linie. Sie standen an unserer Seite damals und heute und sie werden auch in Zukunft an unserer Seite stehen. Und nur dadurch können die Kommunisten in der Massenarbeit wirklich eine Führungsrolle erlangen. Nicht durch Administrieren oder durch ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Massenorganisation und Partei. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt ist die Zeit schon relativ fortgeschritten und wir sind auch ziemlich am Ende angekommen. Ich fange mal an, nochmal zusammenzufassen, die wichtigsten Erkenntnisse, von denen wir möchten, dass sie mitgenommen werden. Also wir haben deutlich gemacht, nur eine solche Strategie, die auf den Sturz der gesamten Bourgeoisie und auf die Erkämpfung der Macht durch die Arbeiterklasse zielt, nur die kann wirkmächtig werden. Warum? Weil die Frage der Revolution, welche Klasse die Macht in den Händen hält, nur eindeutig beantwortet werden kann. Entweder ist es die Bourgeoisie oder es ist die Arbeiterklasse. Es kann keinen Dazwischen geben, keinen Dazwischen durch ein Bündnis zwischen den Klassen oder so. Das ist nicht möglich. Aus der Orientierung auf den Sturz der Bourgeoisie und die Tatsache, dass das erst in einer revolutionären Krise möglich ist, folgt notwendig die Vorbereitung der Partei und der Arbeiterklasse auf diese revolutionäre Situation. Es kann auch hier keine Abkürzung geben. Das heißt, die Partei muss in die Kämpfe heute der Arbeiterklasse, in die Kämpfe heute eingreifen, damit die Klasse und die Partei selbst Kampferfahrung sammeln kann, immer mehr Arbeiter an den Kämpfen beteiligt werden und die Kämpfe selbst zu einem einheitlich-politischen Kampf zusammengeführt werden. Denn wir haben es schon 3, 4, 5 Mal gesagt, nur die eigene Erfahrung in den alltäglichen Kämpfen kann auch die Einsicht bringen, dass der Sturz der Bourgeoisie notwendig ist. Dafür ist es unbedingt eine Voraussetzung, dass wir uns in der Arbeiterklasse verwurzeln, dass wir die Hegemonie der Sozialdemokratie brechen, gerade in den entscheidendsten Bereichen. Und dabei dürfen wir den Reformismus, dürfen wir die Sozialdemokratie als Kraft der Bourgeoisie nicht unterschätzen. Das sind gefährliche Gegner. Und gleichzeitig dürfen wir den Kampf gegen sie nicht losgelöst betrachten, sondern müssen ihn zusammendenken mit dem Kampf gegen Faschismus und dem Kampf gegen den Krieg. Denn beides ist Bestandteil eines einheitlichen Kampfes gegen die Herrschaft der Bourgeoisie und wir können sie nicht getrennt denken. Diese Einheit der Arbeiterklasse, die bei beiden zentral ist, die Einheit unter einer ideologisch klaren Führung, ist Voraussetzung für den Sieg der Arbeiterklasse. Und die Partei muss lernen, diese Einheit herzustellen, muss lernen, alle Arbeiter, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit, von ihrem Wahlverhalten oder was auch immer, in den Kampf mit einzubeziehen und diese Einheitsfront von unten zu schaffen. Und nicht zuletzt, damit die Partei diese Aufgabe erfüllen kann, die Arbeiterklasse zur Revolution zu führen, muss sie selbst Erfahrungen sammeln, muss sie selbst Strukturen aufbauen und muss sie sich darauf vorbereiten, unter den widrigsten Kampfbedingungen, auch im Zweifel unter den Bedingungen des Faschismus, weiter zu bestehen und weiter zu kämpfen. Daraus ergibt sich, ich wiederhole es nochmal, keine Änderung der Strategie, sondern der Sturz der Bourgeoisie ist weiterhin das strategische Ziel, das wir anstreben müssen. Ja, ich hoffe, es ist klar geworden, dass es jede Menge zu tun gibt und vor allen Dingen eine Partei aufzubauen, die all diesen Erfordernissen gerecht wird, das ist eine riesige Aufgabe, aber sie ist unbedingte Voraussetzung. Ohne sie wird das nicht funktionieren, wird kein Schritt gemacht, keine Möglichkeit, keine Vorbereitung auf die revolutionäre Situation, die früher oder später über uns hereinbrechen wird. Die Partei aufzubauen, das ist an uns, und zwar nicht nur uns, sondern uns. Ich sehe euch zwar nicht mehr, ich hoffe, ihr seid noch da, aber wir laden euch alle ein und wir hoffen, dass das Camp hier euch auch einen Schub gibt, genau das mit uns zu machen, nämlich die Partei aufzubauen. Es ist unser aller Verantwortung. Vielen Dank, dass ihr jetzt heute Abend da wart und wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben. Klassenkampf und Wissenschaft.